meiner Welt sonst? Hast du gedacht, dass es immer so weitergeht? Deine Welt sich wie meine dreht. Hast du gedacht, du kannst alles tun, was du willst und du findest Ruhe? Nein, dafür hast du viel zu viele Lügen erzählt. Doch erst am Ende der Schlacht werden Tote gezählt. Schließt du hin, mein Blut gefriert und jede Zelle schreit in mir. Fick dich, schwach deine Lügen. Fick dich, schwach deine Lügen. Fick dich, schwach deine Lügen. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Alle Mittelfinger hoch, die Verräter schlicht. Oder schaut dir zu, wie du zerbrichst. Fick dich, schwach deine Lügen. Fick dich und die ganze Beschiss. Hast du gedacht, dass ich einfach ignoriere? Wirklich geglaubt, ich bleib in der Defensive? Hast du wirklich gedacht, ich hab alles gezeigt? Na, die Rache ist her und dein Mentor bereit. Hast du gedacht, dass der Sturm sich legt und nicht erkannt, wie der Wind sich dreht? Hast du geglaubt, dass du mich zerbrichst und nicht gemerkt, wie dich